Servus und herzlich willkommen zur Folge 0 von Gabelbissen, dem Podcast von Twises Kulinarium Blog. Folge 0 beginnt man nicht normalerweise mit der 1. Im Grunde schon, aber ich habe mir sagen lassen, dass in der Podcast-Szene es immer üblicher wurde, eine Folge 0 aufzunehmen, wo man sich mehr oder weniger vorstellt. Das möchte ich hiermit tun. Also ich bin der Thomas, im Netz besser bekannt als Twiser, und schreibe schon seit fast 7 Jahren einen kulinarischen Blog, in dem ich unter anderem Restaurants bewerte oder neue Produkte verkoste und vorstelle und natürlich auch Rezepte präsentiere. Beruflich habe ich mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun. Ich bin aber seit mehr als 10 Jahren ein begeisterter Hobbykoch. Ich liebe es, verschiedenste Küchen zu probieren, wobei mein Hauptaugenmerk natürlich auf der heimischen Küche liegt. Doch ich habe auch nichts gegen italienische oder arabische, griechische, asiatische, was auch immer Küche einzuwenden. Also sprich, ich probiere am liebsten viel aus und ja, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Vielleicht wird sich bei einigen von euch nun die Frage auftun, Gabelbissen, was ist das, was genau hat das mit einem Podcast zu tun? Und das ist eigentlich relativ schnell erklärt. In Österreich gibt es durchaus mehrere Mahlzeiten, neben Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und da gibt es zum Beispiel das Gabelfrühstück. Gabelfrühstück ist meistens eher was Bekannteres, sprich, da gibt es das legendäre Tellerfleisch, dazu vielleicht ein kleines Bier. Aber fürs Gabelfrühstück gibt es auch den Gabelbissen. Unter einem Gabelbissen kann man sich Folgendes vorstellen. Man hat ein kleines Schüssel. Darin findet sich ein Mayonnaise-Salat, also sprich Mayonnaise mit ein bisschen Gemüse. Auf diesem Mayonnaise-Salat platziert man ein Stück Fisch oder vielleicht einen kalten Braten, etwas Schinken oder auch eine Scheibe Ei. Und dann kommen noch ein paar Scheiben eingelegte Gurken oder Karotten hinzu. Und darauf gibt man dann noch Gelatin und lässt das Ganze abkühlen. Alternativ könnte man zum Gabelbissen übrigens auch Aspikschüssel sagen. Ja, und diese kleine Köstlichkeit wird unter anderem zum Gabelfrühstück mit einem Semmel oder einer Scheibe Brot verzehrt. Und Gabelbissen kommt nicht nur der Name, weil man es zum Gabelfrühstück isst, sondern weil man diese Speise mit 3 bis 4 vollen Gabeln verzehren kann. Gut, kulinarisch hätten wir es jetzt mal abgeklärt. Aber was hat das Ganze jetzt mit einem Podcast zu tun? Durchaus berechtigte Frage, finde ich. Ja, was genau? Mit Gabelbissen möchte ich euch in kleineren Häppchen, sagen wir in Sendungen von bis zu 20 oder 30 Minuten, die österreichische Küche oder generell kulinarische Themen näher bringen. Sprich, ich picke mir ein Thema heraus, sagen wir mal Schnitzel, und dazu erzähle ich euch was. Es gibt geschichtliche Fakten, woher kommt das Gericht, wie wird es gemacht etc. Und zu Ende stelle ich euch noch ein passendes Rezept vor, das ihr dann natürlich auch selbst nachkochen könnt. Und weil ich das Ganze eben in komprimierter Form anbieten möchte, Gabelbissen, eben ein kleines Häppchen. In Zukunft wäre übrigens auch noch geplant, dass ich nicht nur einen Monolog führe, sondern mir auch Gäste einlade und mit denen über bestimmte Themen, wie sagen wir mal Kräuter, Bier, was auch immer, plaudere und von denen vielleicht das ein oder andere Rezept erfahre, einen kleinen Tipp, wie man etwas besser verarbeiten könnte und so weiter und so fort. Also ihr seht, bei diesem Podcast kommt so einiges Kulinarisches auf euch zu. So, das war es im Großen und Ganzen mit der Vorstellung. Für die Folge 1 gibt es schon eine Idee, die verrate ich gerne ein bisschen, sprich ich teasere sie ein bisschen an. Und zwar wird es in der Folge 1 um das Thema Mohn gehen. Mohn, eine in Österreich sehr beliebte Zutat, die man sowohl süß als auch bei sauren bekannten Speisen verwenden kann. Neugierig geworden? Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, euer Thomas. Servus.